Wenn man Zwischenwirte von Toxoplasmen untersucht, stellt man fest, dass sich die Apartments mit den schlummernden Winzlingen meist in Muskeln und im Hirn befinden. Im Hirn sind sie in absteigender Häufigkeit an genau drei Stellen zu entdecken: in der Amygdala, dem Riechzentrum und dem Hirnbereich direkt hinter der Stirn. Die Amygdala ist, wie gesagt, für die Angstwahrnehmung zuständig. Das Riechzentrum könnte auch bei Ratten für das Gefallen an Katzenurin sorgen. Der dritte Hirnbereich ist etwas komplexer. Dieser Teil des Gehirns direkt hinter der Stirn kreiert jede Sekunde Möglichkeiten. Stellt man einem verkabelten Probanden Fragen zu Glauben, Persönlichkeit und Moral oder stellt ihn vor hohe kognitive Anforderungen, sieht man auf Hirnscans muntere Aktivität in dieser Region. Eine Theorie aus der Hirnforschung lautet, dass hier jede Sekunde viele Entwürfe gezeichnet werden. Ich könnte an die Religion glauben, die meine Eltern mir vorleben. Ich könnte während der Konferenz anfangen, den Tisch vor mir abzulecken. Ich könnte ein Buch lesen und dazu Tee trinken. Ich könnte diesen Hund lustig bekleiden. Ich könnte vor laufender Kamera ein Lied singen. Ich könnte jetzt 150 Kilometer pro Stunde fahren. Ich könnte diese Rasierklinge nehmen. Jede Sekunde hunderte Möglichkeiten. Welche auch immer gewinnt, wird ausgeführt. Sich in dieser Hirnregion als engagierter Parasit niederzulassen, macht durchaus Sinn. Von hier aus könnte es vielleicht sogar möglich sein, selbstzerstörerische Tendenzen zu unterstützen, sodass diese Impulse weniger unterdrückt werden bei der Handlungsauswahl. Es gibt eine Krankheit, bei der das Hauptsymptom fälschlich erzeugte Sinneseindrücke sind: Schizophrenie. Die Betroffenen haben dann beispielsweise das Gefühl, dass ihnen Ameisen den Rücken hochklettern, obwohl weit und breit keine Krabbeltierchen zu sehen sind. Sie hören Stimmen, befolgen deren Befehle und können darüber hinaus sehr antriebslos sein. 0,5 bis 1% der Menschen ist schizophren. Das Krankheitsbild ist in weiten Teilen unklar. Die meisten irgendwie funktionierenden Medikamente setzen darauf, dass man im Gehirn einen bestimmten Signalstoff abbaut, von dem zu viel vorhanden ist, Dopamin. Toxoplasmen haben Gene, die im Hirn bei der Dopaminherstellung mitmischen. Nicht alle an Schizophrenie Erkrankten sind Parasitenträger, es kann also nicht die einzige Ursache sein. Aber unter den Betroffenen sind etwa doppelt so viel Toxoplasmenträger wie in der Vergleichsgruppe ohne Schizophrenie. Toxoplasmen können uns mehr beeinflussen, als wir es vor einigen Jahren noch geglaubt haben. Eine neue Ära wurde eingeläutet. Eine Ära, in der selbst Katzenkot zeigen kann, was unser Leben so alles mitbestimmt. Langsam begreifen wir, wie wir mit unserem Essen, unseren Tieren und der winzigen Welt verknüpft sind, die auf uns lebt.